Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are going to finish up verse 9 and then we go into the next verse. Wir schließen Vers 9 ab und gehen dann zum nächsten Vers über. Here we've said that the Apostle John tells us that if we freely admit our sins when his light uncovers them, he will be faithful to forgive us every time. Wir haben gesagt, dass der Apostel Johannes uns sagt, dass Gott uns jedes Mal treu vergeben wird, wenn wir unsere Sünden bereitwillig bekennen, sobald sein Licht sie aufdeckt. And we have said that in the original language it's written in the past tense, he has forgiven us. Und wir haben gesagt, dass es in der Originalsprache in der Vergangenheitsform geschrieben steht, dass uns bereits vergeben hat. And I want to talk a little bit about the second part. Ich möchte ein wenig über den zweiten Teil sprechen. God is just to forgive us our sins because of Christ, and he will continue to cleanse us from all unrighteousness. Gott ist gerecht, vergibt uns unsere Sünden um Christi willen und reinigt uns weiterhin von jeder Ungerechtigkeit. So here we see in the context that the forgiveness is not because we confess our sins, but it's because of Christ. In diesem Zusammenhang sehen wir, dass Vergebung nicht deshalb geschieht, weil wir unsere Sünden bekennen, sondern wegen Christus. Therefore, it is important to understand that it's not that if we do not confess our sins, that we're not forgiven. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass es falsch ist zu denken, dass uns nicht vergeben wird, wenn wir unsere Sünden nicht bekennen. Yet the Bible does speak that we should confess our sins. Dennoch sagt die Bibel, dass wir unsere Sünden bekennen sollen. And this is why I have come to the conclusion. Deshalb bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, that the confession of our sin is because of us to bring peace to our hearts. Dass das Bekennen unserer Sünden uns selbst dient, unseren Herzen Frieden zu bringen. One of the meanings of the word here, which is used for confess. Eine der Bedeutungen des Wortes, das hier für Bekennen verwendet wird. It actually means to agree and to say the same thing. Ist zustimmen und dasselbe sagen. And it's written in the present active voice. Und es steht in der Gegenwartsform. Now look at the context and then look at it from this point of view. Sehen wir uns nun den Kontext an und betrachten wir es dann aus dieser Perspektive. John is saying here that we must really walk in the light and if we sin, don't hide it. Johannes sagt hier, dass wir wirklich im Licht wandeln müssen und dass wir, falls wir sündigen, dies nicht verbergen sollen. He's saying, don't walk in darkness because God is a God who walks in the light. Er sagt, wandle nicht in der Finsternis, denn Gott ist ein Gott, der im Licht wandelt. And in this context he's saying, so if you do sin, don't say you didn't do it. In diesem Zusammenhang sagt wenn du sündigst, leugne es nicht. And then he says, if you freely admit, which means if you freely actually agree that you do have done it. Und dann sagt wenn du es bereitwillig zugibst, das heißt, wenn du bereitwillig eingestehst, dass du es getan hast, then you will also experience this relationship with God. Dann wirst du auch eine wahre Beziehung zu Gott erfahren. You will live in this permanent forgiveness. Du wirst in ständiger Vergebung leben. And your heart is in peace. Und dein Herz wird im Frieden sein. I didn't say God will permanently forgive you. I said you will live in this permanent forgiveness. Ich habe nicht gesagt, dass Gott dir ständig vergeben wird, sondern dass du in ständiger Vergebung leben wirst. Because I believe even if you don't confess, you are permanently forgiven. Denn ich glaube, dass dir auch dann ständig vergeben wird, wenn du nicht bekennst. But you need to live in this state of awareness that your conscience is clean, your heart is pure, everything is okay. Aber du musst in diesem bewussten Zustand leben, damit dein Gewissen rein ist, dein Herz rein ist und alles in Ordnung ist. Let's go to verse 10. Gehen wir zu Vers 10. If we claim that we are not guilty of sin when God uncovers it with his light, wenn wir behaupten, dass wir nicht der Sünde schuldig sind, wenn Gott sie mit seinem Licht aufdeckt, it's interesting how the Passion says, when God uncovers it with his light. Es ist interessant, dass es in der Passion-Übersetzung heißt, wenn Gott sie mit seinem Licht aufdeckt. And it's so beautiful when God actually shows us in our hearts what's going on. Es ist so schön, wenn Gott uns tatsächlich zeigt, was in unseren Herzen vor sich geht. This reminds me, of course, immediately of Hebrews chapter 12. Das erinnert mich natürlich sofort an Hebräer Kapitel 12. The whole context of Hebrews chapter 12 is also about sin. Auch im gesamten Kontext von Hebräer Kapitel 12 geht es Sünde. It says, since we are surrounded with such a great cloud of witnesses. Es heißt, da wir von solchen großen Wolken von Zeugen umgeben sind, throw off every weight and the sin that so easily entangles us. Lasst uns jede Last und die Sünde, die uns so leicht verstrickt, abwerfen. And then it goes on about talking about the discipline of God. Dann ist die Rede von der Disziplin Gottes. One of the words that is used in Hebrews 12 for discipline. Eines der Wörter, das in Hebräer 12 für Disziplin verwendet wird, it has the meaning to uncover, to bring to the light. Bedeutet aufdecken, ans Licht bringen. What is the difference when other people uncover our sins and when God uncovers them and brings them to the light? Was ist der Unterschied zwischen dem Aufdecken unserer Sünden durch andere Menschen und dem Aufdecken und ans Licht bringen durch Gott? Usually when other people uncover the sins of others, they do it to condemn, to accuse and to judge. Wenn andere Menschen Sünden aufdecken, tun sie dies normalerweise, um zu verdammen, anzuklagen und zu richten. When God does it, he always does it to restore. Wenn Gott es tut, dann immer, um wiederherzustellen. To restore intimacy with him, to make sure our hearts are at peace and our conscience are cleansed. Um die Intimität mit ihm wiederherzustellen, um sicherzustellen, dass unsere Herzen im Frieden sind und unser Gewissen gereinigt ist. This is why we should be very thankful when God uncovers and makes us aware of things in our lives that are sin. Deshalb sollten wir sehr dankbar sein, wenn Gott Dinge in unserem Leben aufdeckt und uns bewusst macht, dass sie Sünde sind. So look how John puts it here. He says, if God uncovers it and you don't admit it, you're making God a liar. Schau, wie Johannes es hier ausdrückt. Er sagt, wenn Gott es aufdeckt und du es nicht zugibst, machst du Gott zum Lügner. Isn't that incredible? Ist das nicht unfassbar? So, here is what we need to understand. Folgendes müssen wir also verstehen. If God shines the light of the Holy Spirit into your heart, wenn Gott das Licht des Heiligen Geistes in dein Herz scheinen lässt and through that he brings conviction to you of a sin, und dich dadurch eine Sünde überführt, if we don't admit that and try to hide that while we're saying God, what you're saying is a lie. Du es aber nicht zugibst und versuchst, es zu verbergen, sagst du Gott, dass das, was er sagt, eine Lüge ist. We know that God would never try to bring something to the light in our hearts if it's not for our best. Wir wissen, dass Gott niemals versuchen würde, etwas in unseren Herzen ans Licht zu bringen, wenn es nicht zu unserem Besten wäre. I think a lot of people are so afraid to bring their sins to the light because they don't understand how good God is. Ich denke, viele Menschen haben solche Angst davor, ihre Sünden ans Licht zu bringen, weil sie nicht verstehen, wie gut Gott ist. Because they portray whatever they experienced maybe in their childhood on God. Weil sie alles, was sie erlebt haben, vielleicht in ihrer Kindheit, auf Gott projizieren. Where guilt and shame was used to embarrass us and bring us to change. Wo Schuld und Scham dazu benutzt wurden, sie in Verlegenheit zu bringen und sie so zu einer Veränderung zu bewegen. But God is not like this at all. Aber Gott ist überhaupt nicht so. The only reason why God ever brings our sins to the light is because he loves us so much and cares about us. Der einzige Grund, warum Gott überhaupt unsere Sünden ans Licht bringt, ist, weil er uns so sehr liebt und sich um uns sorgt. So when God does that, don't make him a liar and agree with him. Wenn also Gott etwas aufdeckt, dann mach ihn nicht zum Lügner, sondern stimm ihm zu. So God, thank you so much for showing this to me. You are such a loving father. I thank you for your forgiveness. Sage, Gott, vielen Dank, dass du mir das gezeigt hast. Du bist so ein liebevoller Vater. Ich danke dir für deine Vergebung. And then appropriate the forgiveness and the love of the Father and enjoy intimacy with him. Und dann nimm die Vergebung und Liebe des Vaters an und genieße die Intimität mit ihm. I will see you tomorrow. Bis morgen.